An diesem Nachmittag herrscht wie immer dickster Verkehr in der größten deutschen Hafenstadt, in Hamburg. Und unter den auf Kais und breiten Straßen fahrenden Autos befinden sich zwei, in denen ein Mann und eine Frau einem neuen Schicksal entgegenfahren. Das Mindeste, was man sagen kann, ist, dass wir nicht gerade unauffällig sind mit unserer Froschmänner-Motorrad-Eskorte. Tja, mein lieber Jan, als zukünftiges Mitglied unseres Wassersportclubs verdienst du wirklich eine Ehreneskorte bis zum Ort der Taufe. Ich möchte dich aber gleich vorwarnen, kristallklares Wasser brauchst du nicht zu erwarten. Überraschungstaufbecken haben es in sich. Kurz gesagt, der Täufling wird bis zuletzt auf die Folter gespannt. Und Ute ist in der gleichen Situation wie ich? Dein Bruder beobachtet uns unaufhörlich im Rückspiegel seines Mercedes. Man könnte meinen, er sei beunruhigt über das Schicksal seiner kleinen Ute. Oh, das würde mich wundern. Wenn er bei seinen Bohrtürmen ist, macht er sich eigentlich wenig Gedanken darüber, für welche Linie ich fliege. Was? So eine charmante Stewardess wie du verdient doch liebevollere Gedanken. Also wirklich. Obwohl du ja nicht meine Schwester bist. Also nur halt mal die Luft an. Schöner Taufpate bist du. Sag mir mal lieber, warum wir halten? Ich dachte, es geht zu einem riesen Taufbecken. Schon da, meine Liebe. Bitte aussteigen. Aber das ist doch die Kennedy-Brücke. Ganz richtig, schlaues Kind. Und darunter ist die Alster. Kommt mal her, Jungs. Fasst mal mit an. Oh, nein, das gibt's doch nicht, Jan. Schlammbäder sind ausgezeichnet für die Gesundheit. Und den Schlamm findest du in einem Meter Tiefe. Ach, da habt ihr ja auch schon unseren Freund Jan. Brutale Kerle seid ihr. Und mit Schwung! Ein Ölingenieur wie du müsste sich ja im Schlamm auskennen. Und nicht vergessen, was Schönes mitzubringen. Seht mal, wie sie im Schlamm rumpatschen. Zur gleichen Zeit sitzen sich in einem Geschäft für Angelsport irgendwo in der Stadt zwei Männer gegenüber. Der ältere von den beiden, offensichtlich der Besitzer, hat vor sich ein paar uralte Goldmünzen liegen. Eine davon hält er prüfend in der Hand. Ein sehr schönes Stück. Ich habe die anderen meinen Kunden gezeigt und die sind sehr daran interessiert. Davon kann ich Hunderte, ja Tausende besorgen, Herr Grützak. Aber ich will einen guten Preis haben, sonst behalte ich alles und warte ein besseres Angebot ab. Du hast wirklich recht, das sind sehr, sehr alte Münzen. An deiner Stelle würde ich auch so handeln. Dafür brauche ich keinen Ratschlag. Na gut. Die Leute sind da hinten im Zimmer. Geh hin, sage ihnen deinen Preis. Oh! Ausgezeichnet. Bring ihn in den Keller im Hinterhaus, los. Bei heißen Geschäften läuft man oft in Fallen. Das war auch bei unserem norwegischen Seemann so. Bewusstlos wurde er in einen Keller geschleift. Als er wieder zu sich kam, war er an einen Pfeiler gefesselt. Dieser Schurke von Grützak hat mich reingelegt. Oh, Sie brauchen mir keine Predigt zu halten. Und im Übrigen sind die Polizei und ich... Wir sind nicht von der Polizei. Und du bist ein ganz mieser Schieber. Ein kleines Schmutzgeschäft von Zeit zu Zeit mit Grützak, was? Aber diesmal interessieren uns deine Münzen sehr. Und du wirst uns erzählen, woher du sie hast. Und du wirst reden, davon bin ich überzeugt. Und dabei wurde unserem Geschäftsmann eine Pistole an die Schläfe gedrückt. Zur gleichen Zeit befinden sich Jan und Ute als frischgebackene Mitglieder bei einem freundschaftlichen Essen. In Wirklichkeit bist du offiziell noch nicht Mitglied, Jan. Du hast noch nichts geangelt. Deine Schwester hat eine glücklichere Hand. Sie hat ein hübsches Taufgeschenk aus dem Schlamm geholt, nicht wahr, Ute? Diesen Wecker, der sicherlich deshalb im Schlamm gelandet ist, weil er seinen Besitzer zu sehr genervt hat. Aber schließlich ist der Tag noch nicht vorbei. Ich kann immer noch einen guten Fang machen. Was? Du würdest um diese Uhrzeit tauchen? Tja, und da ich die Regeln respektiere, im Wasser von Hamburg tauchen. Bravo, zäh und unnachgiebig, wie ein Barracuda. Während unsere Freunde aufbrechen, ist im alten Hafengelände etwas passiert. Der Norweger, der sich als Seemann offensichtlich mit Knoten besser auskannte als die beiden Ganoven, hatte sich befreien können und befand sich auf einer wilden Flucht, denn er wusste, die beiden waren bewaffnet. Da läuft er! Ihm nach! Wahrscheinlich will er über die Brücke. Ich werde ihm von der anderen Seite entgegenkommen. wären wir im Kanal, Jan. Mach jetzt keinen Rückzieher. Ganz bestimmt nicht. Ich werde tauchen, meine Herren. Auf der Brücke wird geschossen. Ein Mann im Wasser. Auf den hat man geschossen. Verflixt. Kümmert euch um die anderen. Ich springe dem danach. Fahr hier lang. Sie hauen ab. Sie sind auf der Brücke. Hinterher! Jan wirft die Jacke und die Schuhe ab, springt ins Wasser und schwimmt zügig auf den angeschossenen Mann zu, der gerade versinkt. Im dunklen Wasser ist Jan auf den Zufall angewiesen. Er hat sich aber genau gemerkt, an welcher Stelle der Unbekannte untergegangen ist. Er taucht. Und er hat Glück. Er fasst den Unbekannten beim Arm und bringt ihn an die Oberfläche. Da sieht er auch schon seine Freunde am Kai stehen. Schnell! Ich schwimme euch entgegen. Zieht uns raus. Ja, schwimm hier. Gib mal deine Hand. Ich nehme den anderen. Ist er verletzt? Er muss ins Krankenhaus. Er stirbt. Fass mal an. So. Hierher. Sind die anderen entwischt? Ja. Es ist aber auch eine Dunkelheit. Sie haben mich erwischt. Ich bin reingelegt worden. Hört mir zu. Ich hab euch was zu sagen. Kannst du ihn verstehen? Seid mal ruhig. Ich werde alles bezahlen. Alles ist mein Fehler. Fahren Sie nach Trondheim, zum Hafen. Fragen Sie Kapitän Jakobsen. Sie finden... Sagen Sie ihm, dass er aufpassen soll... Fragen Sie ihn nach der Stelle des Drachen. Der Drachen. Die anderen dürfen ihn nicht finden. Der Drachen. Du liebe Zeit, er ist tot. Die haben gut getroffen. Bleib mal hier, Karl. Wir holen die Polizei. Seltsame Taufe. Eher eine Beerdigung. Erst spät in der Nacht kamen Jan und Ute in ihr Studio. Sie waren todmüde von den Aufregungen des Tages und von den stundenlangen Formalitäten der Polizei. Ach, jetzt bin ich aber fix und fertig. Und morgen früh muss ich schon wieder nach Oslo fliegen, während du, Glückspilz, schlafen kannst. 2 Wochen Urlaub. Ihr seid ganz schön verwöhnt im Ölgeschäft. Weißt du was? Ich werde dich morgen begleiten. Von Oslo werde ich nach Trondheim fahren. Ich möchte wissen, ob dieser Kapitän Jakobsen mir was erzählen kann. Hoffentlich gibt's keinen Ärger. Ärger oder nicht, Jan hat beschlossen, dem letzten Willen des Norwegers nachzukommen. Einige Stunden später ist er im Flugzeug nach Oslo, in dem seine Schwester als Stewardess fliegt. Ihm gehen so einige Fragen durch den Kopf. Der Drachen. Was wollte er damit sagen? Sollte das der Name einer mächtigen geheimen Organisation sein? Vielleicht kann er in Trondheim mehr erfahren. Im Hafen von Trondheim sucht 2 Stunden später ein Fremder den Kapitän des Schleppers Annika. Es ist Jan. Nach einigem Suchen steht er Jakobsen gegenüber. Ja, ich bin der Kapitän. Ich habe eine Nachricht von Ihrem zweiten Kapitän. Es ist noch viel schlimmer. Er ist tot. Erschossen. Und er hat mich beauftragt, Sie zu warnen. Ihr Leben wäre bedroht. Hängt mit dem Drachen zusammen. Vielleicht eine Geheimorganisation? Ganz und gar nicht. Was hat der uns bloß für eine blöde Geschichte mit diesem Drachen eingebaut? Die Sache sieht ganz anders aus. Könnten Sie mir alles erklären? Ja, kommen Sie in die Kajüte. Ich werde es Ihnen zeigen. Da ist der Drachen. Na sowas. Der Bug eines Wikingerschiffes. Wo haben Sie den denn her? Aus dem Meer. Vor ungefähr einem Monat habe ich ihn im Netz gehabt. Ein Zufall. Ich kreuzte einige Meilen südöstlich der Vogelinsel und seitdem steht er hier und ich muss zugeben, dass ich mit niemandem darüber gesprochen habe. Nur mein Zweiter hat ihn gesehen. Weiß der Teufel, was er sich dabei gedacht hat. Ich nehme an, dass er aus meinem Fund ein Geschäft schlagen wollte, was die Goldplättchen angeht. Er hat gedacht, er könnte die Goldplättchen verkaufen. Goldplättchen? Nun ja, ein Teil des Kopfes ist mit Blättern aus Gold bedeckt. Sagen Sie mal, da lohnt sich ja direkt ein Tauchausflug. Wenn Sie Wert darauf legen, ich fahre morgen früh um 8 Uhr raus. Aber ich muss Ihnen vorher schon sagen, dass ich heute Nachmittag 2 Journalisten zur Breitseite der Insel gefahren habe. Sie haben vergeblich getaucht. Naja, vielleicht fangen Sie doch noch mal an. Ich sehe Sie heute Abend. Kann ich noch was für Sie tun? Nein, danke. Wir sehen uns morgen früh. Journalisten? Das kam Jan verdächtig vor. Aber abwarten. Jedenfalls am nächsten Morgen geht Jan zum Kai, wo der Schlepper verteut ist. Aber er sieht keinen Menschen auf dem Schiff. Er setzt sich auf die Reling und wartet. Eine Stunde. 2 Stunden. Aber der Kapitän taucht nicht auf. Vielleicht hat er gestern zu viel getrunken, denkt Jan. Ich werde mir selbst ein Boot suchen. In so einem Hafen wie Trondheim ist es nicht schwierig, sich ein Boot zu beschaffen. Die Fahrt zur Vogelinsel ist nicht lang. 30 Minuten später ist unser Barracuda an seinem Ziel. Im Südosten der Insel, einige Meilen entfernt, sollte es also sein. Na ja, versuchen wir einmal unser Glück, denkt Jan. Wer weiß. Das einzige einschränkende Problem ist die Tiefe. Er begibt sich geduldig auf eine lange Erforschung der Umgebung. Nein, an dieser Stelle ist der Meeresboden zugänglich. Er taucht auf, nimmt eine neue Pressluftflasche, taucht wieder. 2 Stunden lang bis zur Dämmerung sucht er eifrig. Vergebens. Nicht die geringste Spur von irgendeinem Wrack. Enttäuscht, müde, aber fest entschlossen, die Sache zu klären, kehrt der mutige Barracuda in den Hafen von Trondheim zurück. An der Rezeption seines Hotels wird ihm ein Brief übergeben. Was konnte das sein? Da sieht er den Absender. Kapitän Jakobsen. Schnell öffnet er den Brief und liest. Konnte Sie leider nicht schneller benachrichtigen? Tut mir leid, ich fühle mich bedroht. Könnten Sie heute um Mitternacht zum Schiff kommen? Ich erwarte Sie dort. Kommen Sie allein und seien Sie vorsichtig. Unterschrift Jakobsen. Das klingt nicht gerade beruhigend, dachte Jan. Erst der niedergeschossene Norweger in Hamburg, dann wird hier der Kapitän mit dem Tode bedroht. Aufgeregt und ein wenig beunruhigt geht Jan zum Hafen. Kein Licht an Bord. Der Kapitän will wohl nicht, dass jemand von seiner Anwesenheit weiß. Jan denkt noch, als er die Tür zur Kajüte öffnet, hoffentlich erkennt mich Jakobsen bei der Dunkelheit. Da herrscht ihn eine Stimme an. Vorwärts und die Arme hoch. Das war nicht die Stimme des Kapitäns, denkt Jan noch, und macht instinktiv einen Sprung nach vorn. Da trifft ihn ein dumpfer Schlag ins Genick und er fällt leblos auf den Boden. Weg ihn, in Eimer Wasser. Du bist sorgfältig verschnürt. Versuche ja nichts. Sonst wird es für immer dunkel um dich. Dem Kapitän tut es wirklich schrecklich leid. Er war gestern leider zur Zeit des Rendezvous verhindert. Ach ja, gestern Abend hat er uns viel von dir erzählt. Sieht so aus, als hättest du in Hamburg die letzten Worte eines braven Matrosen aufgeschnappt, der ertrunken ist. Ich nehme an, nach dieser interessanten Beichte bist du schnurstracks hierher gekommen, um zu tauchen und das Schiffswrack zu suchen und uns das Geschäft zu vermasseln. Ja, leider vergebliche Liebesmühe, mein Alter. Wir haben es vor dir gefunden, heute Nachmittag. Selbstverständlich haben wir dem Kapitän nichts davon erzählt. Aha. Ihr seid also die angeblichen Journalisten. Sagen wir eher Räuber und Mörder. Ihr seid mir die Richtigen. An deiner Stelle wäre ich etwas höflicher. Wir können noch ziemlich unfreundlich werden. Im Übrigen, wenn wir so überlegen, haben wir eigentlich nicht das geringste Interesse daran, dich zu schonen. Wir wollten dich fassen und das ist uns ja nun auch gelungen. Unglücklicherweise bist du in diese Geschichte verwickelt worden, aber wir sind ja gar nicht so. Ja, wir werden dich zum Wrack bringen. Versuch ja, keine Mätzchen zu machen. Kuss auf Friedhof. Der gute Kapitän sei gesegnet, dass er diesen Bug des Drakkar aufgefischt hat. Ohne ihn wären wir niemals an so einen märchenhaften Schatz gekommen. Und was für ein Schatz. Ja, märchenhaft, das ist das richtige Wort. Dieser arme kleine Matrose war auch nicht dazu geeignet, ihn zu finden. Höchstens ein paar Stücke für die Sammlung. Oh, kein ernster Gegner. Übrigens, wir sind schon da. Wir befinden uns genau über dem Wrack. Gut gemacht, was? Mach dich fertig, mein Junge. Du wirst jetzt tauchen und für immer da unten bleiben, damit du nie wieder in Versuchung kommst zu reden. Denn der Matrose hat dir sicher noch mehr erzählt, oder? Die Beine sind nicht gefesselt. Das hast du nicht erwartet, oder? Au! Verflixt! Er ist über Bord gesprungen! Wir müssen ihn kriegen! Er ist der einzige noch lebende Zeuge. Wenn wir ihn nicht erwischen, wird er versuchen, die Insel zu erreichen. Also los! Da können wir bequem packen! Die gefährlichen Burschen fahren sofort um die Insel herum. Jedoch unter Wasser entfernt sich Jan, soweit es geht, mit den gefesselten Händen von dem Felsen. Denn logischerweise werden sie ihn am Ufer suchen. Halte durch, sagt er immer wieder zu sich selbst. Aber nicht die Lungen platzen lassen. So geht es eine ganze Stunde, bis das Schiff endlich beidreht und in Richtung Trondheim zurückfährt. Endlich kann Jan ans rettende Ufer schwimmen und sich dort auf den Boden fallen lassen. Erschöpft bleibt er liegen. Die Hauptsache ist, die Gefahr ist vorbei. Man wird ihn finden. Man wird ihn retten. Einige Tage später fährt bei herrlichem Sonnenschein ein mit Tauchern besetztes Motorboot aufs weite Meer hinaus. Es sind Taucher des Clubs aus Hamburg, die auf Bitten ihres Freundes Jan am Abend vorher aus der großen deutschen Hafenstadt abgereist sind. Ihr Auftrag? Die Überreste eines antiken Wikingerschiffes aus dem 9. oder 10. Jahrhundert wiederzufinden. Jetzt sind wir genug, um eventuellen Wrackräubern das Handwerk zu legen. Wenn die plündern, dann gibt's garantiert auch Ärger. Fürs Tauchen sind wir immer zu haben. Als du um unsere Hilfe gebeten hast, sind wir gekommen. Und wenn wir uns jetzt prügeln müssen, dann sind wir auch mit ganzem Herzen dabei. Besonders, wenn es um Haie dieser Sorte geht. Übrigens, hast du die Polizei alarmiert? Du hast nichts davon gesagt. Ja, aber sie werden sich unauffällig verhalten. Vergiss nicht, dass diese Gauner mich als tot zurückgelassen haben, als ich ihnen entwischte. Ich verstehe. Die würden aus allen Wolken fallen, wenn sie wüssten, dass du hier bist. Tja, weil sie glauben, ich wäre tot. Schließlich haben sie auf mich geschossen. Außerdem führt die Polizei in Trondheim eine unauffällige Untersuchung durch, um den Körper des Kapitäns zu finden. Außerdem haben wir Deckung aus der Luft. Klasse. Von Zeit zu Zeit, ja. Da ist ja deine Insel. Kurs Südost, ja? Kein anderes Boot in Sicht. Kein Mensch in unserem Terrain. Das ist ja ganz schön groß. Ich weiß, wo wir tauchen müssen. In der Nacht, als sie mich fertig machen wollten, haben sie ihr Schiff genau über der Stelle gestoppt, an der das Wrack liegt. Hier war's. Ihr Kompass war beleuchtet. Und ich habe darauf geachtet. Obwohl es mir so mies ging, konnte ich die Position feststellen. Nun denn, auf geht's. Tauchen und suchen wir. Karl, du kommst mit mir beim ersten Tauchgang. Los, abtauchen. Nachdem sie den Grund erreicht haben, machen sich die beiden Freunde an eine systematische Erforschung des Meeresbodens. Lange sucht Jan das ganze Gebiet ab, wo er das so begehrte Wrack zu entdecken hofft. Das Wikingerschiff, oder das, was davon übrig ist, muss hier sein. Er weiß es. Er nimmt sich vor, so lange wie es geht zu suchen. Die Gauner konnten doch nicht das ganze Schiff auseinandergenommen haben. Da. In einem kleinen unterseeischen Tal, Jan glaubt seinen Augen nicht zu trauen, entdeckt er nicht ein, sondern drei Wikinger-Wracks. Also hatte er sich doch nicht getäuscht. Aber er hätte nie daran gedacht, gleich drei Drakkar zu finden. Verblüffend ist auch der Zustand dieser Schiffe aus mehrere Jahrhunderte altem Holz. Fantastisch. Fantastisch, denkt Jan. Was für ein Fund für die Archäologen. Aha. Und dies hier muss die Bruchstelle sein, an die das Vorschiff passt, das der Kapitän aufgefischt hatte. Jan taucht etwas tiefer, in den Schiffsrumpf hinein. Nein, das ist einfach nicht zu glauben. Der ganze Boden ist mit Gold- und Silbermünzen bedeckt. Hunderte, Tausende! Jetzt wird mir klar, warum die Wrackräuber jeden, der im Wege steht, beseitigen wollen, denkt er. Und zwar mit den brutalsten Mitteln. Karl, der Wonders suchte, kommt jetzt hinzu und ist genauso vom Donner gerührt wie sein Freund. Es ist inzwischen Zeit, wieder aufzuwachen. Mit leeren Händen, obwohl die Versuchung bei solch einem Schatz riesig ist. Geschafft. Wir haben sie. Willst du damit sagen, dass da mehrere sind? Drei fantastisch erhaltene Wikingerschiffe. Die Küstennähe hat dieses Wunder bewirkt. Wahrscheinlich liegen sie in einem riesigen Süßwasserloch, in dem sich keine Parasiten befinden, die das Holz angreifen. Jan berichtet begeistert in allen Einzelheiten von dieser unwahrscheinlichen Entdeckung. Und wieder wird getaucht. Doch diesmal mit Signalleinen, um den genauen Standort zu signalisieren. Eine gelbe Signalboje zeigt jetzt die Position. Jetzt müssen wir die Norweger benachrichtigen. Einverstanden, aber wir bleiben am Ball. Na klar. Hey, seht mal, das Wasserflugzeug der Polizei. Unauffällige Überwachung. Nichts unterscheidet es von den privaten Flugzeugen. Hallo Otter, ich sehe, dass Sie wachsam sind. Das beruhigt uns. Wenn wir in die Klemme kommen, ist das ein beruhigendes Gefühl, Leute in der Nähe zu haben, auf die man zählen kann. Otter an Taucher, hallo Jungs. Wir machen hier regelmäßig Streifflüge. Wenn hier irgendwo Plünderer auftauchen, sehen wir sie sofort. Das können Sie mir glauben. So laut. Unter Wasser, von der Oberfläche nicht zu entdecken, bewegen sich zu dieser Zeit drei merkwürdige Fahrzeuge auf die sensationelle Entdeckung zu. Drei Boote, die wie gierige Haifische aussehen, gleiten lautlos über den Wracks der Wikingerschiffe. Unten an den Wracks machen sich zwei Taucher zu schaffen. Hier Alpha Rot. Wir befinden uns jetzt genau am Fundort. Wie ist der Empfang? Alles okay. Ich verstehe euch gut. Taucher, los an die Arbeit. Sammelt alles ein, was ihr finden könnt. Da entdeckt einer der Taucher das Tau, verfolgt es bis zur Wasseroberfläche und sieht die gelbe Boje. Schnell taucht er zurück, um die anderen zu warnen. Verdammt, wir sind nicht die Einzigen, die die Fundstelle kennen. Erik hat eine Markierungsboje entdeckt. Los, Beeilung! So viel wie möglich mitnehmen und sofort zur Insel zurück. Der Chef muss sofort benachrichtigt werden. In aller Eile suchen die Taucher die Wracks ab und sammeln alle Schmuckstücke ein, die sie finden können. Mit der Beute beladen, besteigen die Männer ihre Boote und entfernen sich. Sie fahren in Richtung Küste. Sie sind sehr schnell und haben bald eine Grotte erreicht, in die sie hineinfahren. Dort gibt es einen Bootssteg, an dem sie festmachen. Einer der Männer steigt mit einem Funkgerät aus, das er sofort einschaltet. Hier Erik. Verzeihung, hier Alpha Rot. Chef, wir waren nicht die Ersten. Was? Die Stelle ist bekannt? Verdammt, das können nur Gauner sein. Wenn Sie eine Genehmigung hätten, müssten wir etwas davon wissen. Na klar, denn wir arbeiten ja im Auftrag der norwegischen Behörden. Jungs, seid vorsichtig. Die Bergung der Schmuckstücke muss beschleunigt werden. Wenn es sein muss, arbeitet ihr die ganze Nacht. Ich erhöhe die Gewinnbeteiligung. Da haben wir es, Konkurrenz. Und ich fürchte, dass Sie wirklich eine echte Genehmigung haben, denn sonst würden Sie keine Boje zurücklassen. Es war ja auch zu schön. Bis jetzt konnten wir unsere angeheuerten Taucher in dem Glauben lassen, dass unsere Bergungsaktion offiziell von den norwegischen Behörden genehmigt sei. Ich habe Ihnen erzählt, dass diese Schätze dazu bestimmt seien, die Staatskasse aufzufüllen. Und Sie haben es anscheinend geglaubt. Nun, wenn Sie die ganze Nacht arbeiten, dann habe ich den größten Teil des Schatzes oben. Dann in die Yacht damit und ab! Inzwischen beraten unsere Freunde in Trondheim über den weiteren Verlauf der Ortungs- und Bergungsaktion. Ein Sachverständiger vom Museum kommt morgen aus Oslo. Er wird sich die Funde ansehen und versuchen, die Gegenstände, die sich noch an Bord befinden, zu lokalisieren. Es sind sicher sehr wichtige Funde. Wichtig auch, was die Mörder des Matrosen in Hamburg und wahrscheinlich auch des Kapitäns betrifft. Die Polizei und sogar Interpol hoffen, dass ihnen ein guter Fang gelingt. Sie vermuten, dass dahinter eine große Bande steckt. Ich befürchte, dass die Bewachung unzureichend ist. Wir sollten ständig dort sein. Gut. Ich übernehme die erste Schicht. Das wollte ich gerade vorschlagen. Wir fangen heute Abend an. Wir werden in regelmäßigen Abständen runtertauchen. Na hör mal, glaubst du, dass die anderen nachts tauchen? Ach was, sie denken, du bist tot. Sie haben also überhaupt keinen Grund zur Eile. Da bin ich anderer Meinung. Na gut, schaden kann es ja nicht. Ich kann dich ja dann morgen früh ablösen. 30 Minuten später sind Jan und Karl draußen bei der Boje. Weit und breit ist kein Boot zu sehen. Alles sieht normal aus. Dann tauchen sie ab. Mit starken Lampen ausgerüstet tauchen die beiden immer am Tau entlang. Doch, was war das? Das sieht doch wie eine Lampe aus. Jan fasst seinen Freund beim Arm und zeigt in Richtung der Wracks. Tatsächlich. Dort machen sich Taucher zu schaffen. Und diese Dinger, was ist das? Langsam schwimmt Jan näher und sieht jetzt, wie die Taucher die Wikingerschiffe ausplündern. Und diese komischen Dinger müssen Unterwasserfahrzeuge sein. Los, schnell auftauchen und die Freunde warnen. So schießt es Jan durch den Kopf. Aber da geht es plötzlich los. Karl hatte sich zu weit vorgewagt und einer der fremden Taucher hatte ihn entdeckt. Mit Leibeskräften flüchtet er auf das rettende Boot zu, aber drei Männer mit gezogenen Messern verfolgen ihn. Karl ist ein guter Schwimmer, aber wie soll er sich gegen eine solche Übermacht behaupten? Tatsächlich erreicht er das Boot mit einem gewissen Vorsprung. Er stürzt sich hinein. Zündung an, Anlasserknopf. Da packt ihn schon der erste Verfolger von hinten. Er spürt einen stechenden Schmerz in der linken Schulter und dann fallen die beiden kämpfenden Männer rückwärts ins Wasser. Das herrenlose Boot rast in Richtung Küste. Lass ihn nicht los! Ich komme! Nimm du ihn mal! Ich kann nicht mehr. Ganz schön harte Bursche. Aber der ist von einer Erklärung schuldig. Er hat noch ihn geschossen. Nun mal erst rein hier. Mal Kopf weg und die Kanzel schön fest zu. So. Und nun erzähl du mal deine Geschichte, du Plünderer. Ich ein Plünderer? Schöne Witzbolde seid ihr. Was ist denn aus meinem Kumpel geworden? Du meinst wohl deinen Komplizen? Der ist uns leider im letzten Moment erwischt. Ja, der lässt sich auch nicht von solchen Schwachköpfen wie euch fangen. Ihr seid nicht nur Ganoven, sondern auch dumm. Mach mal halblang, mein Junge. Die einzigen Ganoven hier weit und breit seid ihr. Du und dein feiner Kumpel. Verstanden? Ach was, ihr seid doch die Plünderer. Diebe und Mörder seid ihr. Ihr habt doch versucht, mich mit der Harpune umzubringen. Ich habe doch strengstens verboten, auf jemanden mit der Harpune zu schießen. Sie haben uns aber angegriffen. Ich muss mich doch vor solchen Ganoven wehren können. Trotzdem, ich hatte es untersagt. Ist das klar? Der Captain orderte aber anders. Wir sollten sofort auf jeden schießen, der versuchen sollte, sich an den Wikinger-Schatz heranzumachen. Das war sein Befehl. Dieser Befehl gefällt mir aber gar nicht. Merke dir, ich bin kein Mörder. Captain? Seid ihr etwa Marinetaucher? Hey, schau mal. Das ist aber eine dicke Beute auf dem Bootssteg. Aber wo sind denn die anderen? Die schieben wahrscheinlich davor in Rache. Mensch, das ist aber eine dicke Beute. Komm, fessel erstmal unseren Gefangenen. Oh, wirklich prächtige Arbeit, die unsere Jungs da geleistet haben. Sogar Waffen und aus purem Gold. Der Captain wird mit uns zufrieden sein. Ich glaube sowieso, dass er bald kommen wird. Da vorne ist die Insel, Captain. Ich hoffe, dass alle Taucher bereits wieder in der Höhle sind. Ganz schön naiv eigentlich. Ich brauche nur als norwegischer Offizier aufzutreten und schon haben sie unser Märchen anstandslos geschluckt. Sie glauben wirklich, dass wir sehr diskret eine Bergung im Auftrag der Regierung durchführen. Als wir ihnen dann noch 15% des geborgenen Schatzes versprachen, war ihnen alles recht. Wenn sie alles rausgeholt haben, werden wir sie schon zum Teufel jagen. Naja, wir haben ja noch einen an Bord, der Fachmann im Leute verschwinden lassen ist. Denk mal an die Matrosen in Hamburg und den Kapitän der Schleppers, stimmt's? Naja, hör lieber auf. Für diese Idioten habe ich jedenfalls schon ein schönes Fest vorbereitet. Verlasst euch drauf. Alles zu seiner Zeit. Zuerst muss der Schatz an Bord sein. Lass uns an Land gehen, komm. Schau dir das an. Keine Wache weit und breit in Sicht, Schweinerei. Den werde ich aber Beine machen. Hallo, hier kommt der Captain. Da hinten auf dem Steg. Warum gibt's hier keine Wachen? Da vorne am Eingang. Ah, woher denn? Da vorne ist kein Mensch. Was? Das ist aber komisch. Er steht nicht rum wie die Idioten. Tut was! Fahrt mal zur Fundstelle, vielleicht sind sie da. Ja, sofort. Komm, Erik. Der Ton von den beiden passt mir gar nicht mehr. Na, mach dir nichts draus. Denk an die Prämie. Ach, hör auf. Das Ganze kommt mir schon lange komisch vor. Du, sieh dir das an. Hier an der Fundstelle ist gar keiner. Moment, ist da nicht vor uns eins unserer E-Boote? Vorsicht, sie wollen uns rammen! Der Hund hat unseren Motor zerschlagen. Das ist ja der Gauner, der uns entwischt ist. Achtung, da kommt er wieder. Raus hier! Darauf hatte Jan nur gewartet. Sein Plan war, einen der Plünderer in die Hände zu bekommen. Auf jeden Fall würde sie das ein Stück voranbringen. Er packt den fremden Taucher und zerrt ihm die Luftschläuche aus dem Mund. Um nicht zu ersticken, muss der angegriffene Taucher an die Wasseroberfläche. Dort beginnt nun ein harter Kampf. Die beiden scheinen sich ebenbürtig zu sein. Da nähert sich im Morgengrauen ein Motorboot den beiden kämpfenden Tauchern. Feinde oder Freunde? Doch, Freunde. Jan erkennt seine Tauchkameraden, die zum Schichtwechsel kommen. Sie ziehen die beiden Männer an Bord. Jan atmet auf. 2 Stunden später wird der Fremde, der sich Erik Niels nennt, von Jan in einem großen Bürogebäude in Trondheim verhört. Also nochmal, Sie heißen Erik Niels, dänischer Staatsbürger, Beruf Taucher. Sie wurden engagiert, um mit anderen Tauchern einen Schatz aus der Wikingerzeit zu bergen. Der Chef ist angeblich norwegischer Offizier. Er arbeitet im Auftrage der Regierung. Wie konnte ich wissen, dass es sich hierbei um eine Verbrecherbande handelt? Na hören Sie mal, Sie sollten einen gewaltigen Schatz heben und das bei Nacht und Nebel. Kam Ihnen das nicht komisch vor? Na und? Haben Sie nie von Sondereinsätzen gehört? Ich habe schon mehrere mitgemacht. Ich arbeite für den, der mich bezahlt. Was soll ich viel fragen? Sauber. Sie machen also alles. Auch töten. Sie haben uns doch angegriffen, oder? Man hat uns gesagt, dass Plünderer in der Nähe seien. Ich habe die Fundstelle nur verteidigt. Ich bin kein Gauner. Ich bin nur an der Nase herumgeführt worden, wie die anderen auch. Die anderen, die bei den Gaunern geblieben sind, wurden bis zuletzt betrogen. Als der Käpt'n weggefahren ist, sind ihre Elektroboote explodiert. Sauber, was? Leider haben sie meinen Freund Karl mitgenommen. Und sie werden sicher keine Skrupel haben, ihn zu töten, wenn sie in Schwierigkeiten kommen. Wenn ich die erwische. Die Polizei hat bereits die Verfolgung aufgenommen. Aber ich glaube nicht, dass sie die Küste entlang fahren. Sie wagen sich auch sicher in keinen Hafen mehr. Ihre einzige Chance, sie müssen die Beute auf offener See auf ein größeres Schiff bringen. Für Karl sehe ich keine Hoffnung mehr. Wo aber ist das andere Schiff? Wir wissen es nicht. Die norwegische Luftwaffe konnte bis zur Stunde nichts finden. Mhm. Und heute ist Nebel angesagt. Das kommt den Gaunern gelegen. Die Sache müssen wir lösen. Wir allein. Aber wie? Warten Sie mal. Ich erinnere mich da an was. Valparaiso. Ja, das war's. Treffpunkt am 1. August. Valparaiso. Das ist in Südamerika. Da wollen Sie also hin. Unmöglich. Heute ist der 30. Juli. Wie soll das Boot am 1. August in Valparaiso sein? Das ist sicher der Name eines Schiffes. Aber natürlich. Sie treffen sich auf offener See und werden die Beute umladen. Ich rufe sofort das Kommando der Marine an. Sagen Sie, wird ein Schiff namens Valparaiso in nächster Zeit in Norwegen erwartet? Ja, haben wir uns doch gedacht. Am 3. August in Bergen. Aha. Eins noch. Wo wird das Schiff jetzt sein? Position CB. Danke. Auf Wiederhören. Wir müssen Sie überraschen, um Karl zu retten. Das muss jetzt alles unheimlich schnell gehen. Hier. CB ist ein Seegebiet um den 61. Breitengrad. Hier werden Sie sich treffen. Ich mache mit. Ich möchte mit diesen Verbrechern abrechnen. Darf ich? Sehr gern, mein Freund. Ich kann dir aber keine Gewinnbeteiligung bieten. Ich möchte mich mit diesen Leuten unterhalten. Sonst noch Fragen? Lass ihn mitkommen. So einen Draufgänger brauchen wir. Na gut. Ich heiße Jan. Und ich bin Erik. In der Nacht vom 31. Juli zum 1. August überfliegt ein Wasserflugzeug das Gebiet CB zwischen Bergen und der Insel Unst bei den Shetlands. Ich glaube, ich habe da vorne was gesehen. Siehst du? Da, ganz rechts. Schnell weit rein, ich glaube, da ist es. Was meinst du, Erik? Ist das das Boot? Ja, natürlich. Ich erkenne es wieder. Wie wir es vermutet haben. Sie können uns nicht mehr entwischen. Dieses Flugzeug gefällt mir nicht. Warum kreist es über uns? Meinst du, die suchen uns? Nee, das glaube ich nicht. Na, wer weiß. Hoffentlich nicht. Schau mal, jetzt drehen sie ab. Die wollen doch nichts von uns. Vielleicht Touristen. Zum Teufel. Hauptsache, die Valparaiso kommt bald. Das Warten geht mir auf die Nerven. Wenn wir die Beute umgeladen haben, werde ich dafür sorgen, dass dieser Taucher für alle Zeiten in der Tiefe des Meeres verschwindet. Da gehört er auch hin. Sie glauben jetzt sicher, dass wir weiterfliegen. Umso größer wird die Überraschung sein, die wir für Sie vorbereitet haben. Na Jungs, seid ihr zum Springen bereit? Alles okay. Kann losgehen. Also, springen! Die drei Taucher springen einer nach dem anderen ab. Außer den Fallschirmen tragen sie bereits ihre Taucherausrüstungen. Kurz darauf werden vom Flugzeug noch zwei längliche Gegenstände abgeworfen. Es sind Unterwasserboote. Hoffentlich machen die Boote keinen Bruch bei der Wasserlandung, denkt Jan noch. Da taucht er schon als Erster ins Wasser und neben ihm seine Freunde. Als sie wieder auftauchen, sehen sie die beiden Vehikel wohlbehalten auf dem Wasser tanzen. Sie entfernen die Fallschirme, klettern hinein und schon tauchen sie in Richtung Motorboot. Inzwischen ist das Flugzeug zurückgekehrt, um über dem Boot ein sogenanntes Feuerwerk zu veranstalten. Es schießt 5 bengalische Lichter ab. Brennende Magnesiumraketen an kleinen Fallschirmen, die das Boot und seine Umgebung für längere Zeit in taghelles Licht tauchen. Inzwischen haben sich die Elektroboote dem Ziel von unten genähert. Jan beobachtet, wie die Schrauben des Motorbootes anfangen, sich zu drehen. Sie fahren ab. Die Schrauben drehen sich bereits. Jetzt sind unsere Harpunen dran. Einer nach dem anderen schießen die Taucher Pfeile ab, an die Leinen gebunden sind und an deren Enden Bleikugeln befestigt sind. Im Nu wickeln sich die Leinen um die Achsen der Schrauben und die Schrauben sitzen fest. Jetzt kommt der zweite Teil der Aktion. Aus Pressluftschäften werden Enterhaken über die Reling geschossen, an deren Seilen sich die Taucher jetzt vorsichtig hocharbeiten. Was ist denn jetzt schon wieder los? Wir sitzen fest und die Kupplung schleift. Dieses verflixte Flugzeug kreist immer noch über uns. Ob die von der Polizei sind? Mir egal. Hol die Waffen und versuch mal das Schlauchboot ins Wasser zu lassen. Aber beeil dich. Zu spät, meine Herren. Die Arme hoch. Und hier ein Andenken. Oh. Hör auf. Wir haben viel Wichtigeres zu tun. Wir müssen Karl suchen. Ihr fesselt diese Galgenvögel und ich sehe mal in der Kajüte nach. Jan, schön, dich wiederzusehen. Ich wusste doch, dass ihr mich hier rausholt. Moment mal. Diesen Typ habe ich aber schon mal gesehen. Das ist doch... Lass mal, Karl. Das gehört zur Vergangenheit. Erik gehört jetzt zu uns. Ich glaube, ich kann mich auf ihn verlassen. Jan und Erik, die nach ihrem bestandenen Abenteuer Vertrauen zueinander fassten, haben beschlossen, ein Team zu bilden. Sie wollen sich nach einem Fisch der Karibik, dem Barracuda, nennen. Ein Fisch, der sich durch Mut und Ausdauer auszeichnet. Ihr erster gemeinsamer Einsatz führt sie zu der Fundstelle der Wikingerschiffe. Dort, in der Tiefe der See, ist inzwischen ein ganz anderes Bild entstanden. Seltsame Gerüste wurden aufgebaut, damit die Archäologen die Fundstelle in Planquadrate aufteilen können. Nur so lässt sich später feststellen, wo jedes einzelne Stück gelegen hat. Es gibt noch viel Arbeit für unsere Freunde. Und es wird noch viel Zeit dauern, bis die drei Schiffe gehoben werden können.